Мы движемся дальше в нашей серии. Wir bewegen uns weiter in unserer Serie. Как слышать Господа? Wie man den Herrn hören kann. Еще тише на сцене. И в этой серии мы учимся пророческому дару. Und in dieser Serie lernen wir die prophetische Gabe. Об этом есть большой практический смысл. Da gibt es einen sehr wichtigen praktischen Sinn dahinter, über den ich heute ein bisschen sprechen möchte. Wir geben Instrumente, mit welchen du selbst arbeiten kannst, und lerne vom Geist eines Menschen, von dem alle Offenbarungen deines Lebens kommen. Wir sprechen über Träume, über Kanäle, die Gott in unserem Leben nutzt. Und wir beginnen jetzt auch damit, sie zu deuten, damit ihr auch begreift, wie das зачем funktioniert. Ты можешь сказать, зачем? Und du kannst dich fragen, wozu? Вот зачем вот эти вот инструменты у нас есть в Библии? Wozu die Instrumente? Wir haben doch die Bibel. Отлично, что у нас есть Библия. Großartig, dass wir die Bibel haben. Без Библии вообще ничего нет. Ohne Bibel haben wir nichts. Ни откровений, ничего. Keine Offenbarungen, nichts. Это основание и фундамент. Das ist das Fundament. Okay, но тебе нужны инструменты в твоей личной жизни. Aber du brauchst Instrumente in deinem persönlichen Leben. И они нужны сейчас и активные. Du brauchst sie jetzt und das aktiv. И твое познание Библии, оно еще может быть не настолько достаточно. Dein Wissen über die Bibel reicht vielleicht noch nicht aus. Не может быть, а точно. Auf jeden Fall reicht es nicht aus. И нам нужно пропитаться Словом Божьим. Und wir müssen uns durchtränken mit dem Wort Gottes. И оно тогда будет выходить в нужное время из тебя. Und dann wird es zur nötigen Zeit aus dir herauskommen. Не из головы, nicht aus dem Kopf heraus, а из духа. Sondern aus dem Geist. Скажи, дух. Sage Geist. Скажи, дух. Sage Geist. Я вас не слышу. Ich höre euch nicht. Ага. И вот мы идем, мы по пути спасения. Wir sind auf dem Weg der Errettung. Okay, может, ты скажешь, я спасен. Du kannst vielleicht sagen, ich bin errettet. Да, но ты на пути. Ja, aber du bist auf dem Weg. Вот тогда, когда ты придешь перед престол Божий, wenn du vor den Thron Gottes trittst, и он скажет тебе, заходи, добрый, верный раб. Und er sagt dir, komm herein, mein Knecht. Вот тогда ты спасен. Dann bist du errettet. А до этого момента ты все еще в пути. Und bis zu diesem Moment bist du auf dem Weg dahin. Amen. Amen. И впереди нас, друзья, лежит еще очень темный промежуток времени. Und vor uns, ihr Lieben, liegt noch ein dunkler Zeitabschnitt. Перед всеми нами. Vor uns allen. Лежит еще очень темный промежуток времени. Liegt ein sehr, sehr dunkler Zeitabschnitt. И я переживаю, что не все Und его ich mache пройдут. Mir Sorgen, dass nicht alle ihn durchgehen. Не все его пройдут. Dass nicht alle ihn durchgehen. А я хочу, чтобы все. Und ich möchte, dass alles schaffen. Okay? Я хочу, чтобы все ваши дети. Ich möchte, dass alle eure Kinder. И мои дети, и внуки. Meine Kinder, meine Enkel. Они прошли этот промежуток времени. Sie durch diesen Zeitabschnitt hindurchgehen. Okay? И на прошлой неделе я выслал всем детским работникам инструкцию, как молиться с детьми. Letzte Woche habe ich allen Mitarbeitern im Kinderdienst eine Anleitung geschickt, wie man beten soll. Нам нужно учить молиться детей. Wir müssen den Kindern beibringen zu beten. Конечно же, в церкви здесь, в группах разных. Natürlich hier in den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, aber natürlich auch in deiner Familie, in deinem persönlichen Leben. Ich weiß, dass unsere Jugend schwierige, dunkle Zeiten erwarten. Unsere Kinder erwartet eine dunkle, schwierige, geistliche Zeit. Und die Welt tritt an die finale Linie. Satan ist wütend. Что ему осталось чуть-чуть времени. Er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Библия говорит, что в последнее время он будет в ярости. Und die Bibel sagt, dass er vor Wut kochen wird. Это время. Это начинается сейчас. Diese Zeit beginnt jetzt. И ты знаешь, что Господь позволит сатане перетряхивать своих детей. Und wir wissen, dass der Herr Satan erlauben wird, seine Kinder aufzurütteln. Он уже тогда ему разрешил. Er hat es ihm bereits damals erlaubt. Мы читаем об этом в Библии. Wir lesen darüber in der Bibel. Но в последнее время Господь позволит сатане перетряхивать нас еще сильнее. Aber in der Endzeit wird der Herr ihm erlauben, uns noch mehr aufzurütteln. И невеста Христа, она не будет спящей теткой. Und die Braut des Herrn wird keine schlafende Dame sein. Amen. Amen. Отец позаботится об этом. Der Vater wird dafür sorgen. И это не будет тетка, которая будет думать о том, чем бы поразвлечься. Und es wird keine Tante sein, die darüber nachdenkt, wie sie sich irgendwie unterhalten kann. Она не будет думать о том, во что одеться, что есть и что пить. Sie wird nicht daran denken, was sie anziehen soll, essen, trinken soll. Невеста Христа, ее мечты будут о женихе. Die Braut Christi, ihre Gedanken werden um ihren Bräutigam gehen. Это не будет тетка, увлеченная какими-то фильмами, сериалами и Netflixами. Das wird keine Tante sein, abgelenkt von irgendwelchen Serien und Filmen, Netflix. У нас несколько лет назад был Netflix дома. Wir hatten vor einigen Jahren Netflix zu Hause. Кто-то нам купил абонемент. Jemand kaufte uns ein Abo. И мы с Леной посидели, посмотрели один раз. Und Helene und ich haben uns das einmal angeschaut. Что там вообще есть? Was es dort überhaupt gibt? И мы в тот же вечер отключили. Und am selben Abend haben wir uns abgemeldet. У нас нет кабельного телевидения дома. Wir haben kein Kabelfernsehen. Мы практически не смотрим фильмов. Wir schauen praktisch keine Filme. Мы не ходим в кино. Wir gehen nicht ins Kino. Давно-давно, когда я не помню, мы были в кино с тобой. Schon sehr, sehr lange her, als wir mal im Kino waren. Наверное, в самом начале, когда мы поженились, да? Ich glaube, am Anfang unserer Ehe. Нам практически это не интересно. Uns interessiert das eigentlich nicht. Не интересно. Es interessiert uns nicht. И, знаешь, невеста Христа, она не будет теткой, увлеченная всеми этими вещами. Und die Braut Christi wird keine Tante sein, die sich damit ablenkt. Она не будет увлеченная новостями. Sie wird sich nicht für Politik oder Nachrichten begeistern. Leider ist der Blick vieler Christen heute darauf gerichtet. Okay, ich schaue auch Nachrichten. Maximum 5 Minuten в день. Maximum 5 Minuten am Tag. Знаешь, как я это делаю? Я захожу в YouTube. Ich mache das folgendermaßen, ich gehe auf YouTube и смотрю просто заголовки этих видео. Und schaue mir nur so die Anfangs, die Titel dieser Videos. Я вижу ураган во Флориде. Und ich sehe Hurricane in Florida. Второй ураган во Флориде. Zweiter Hurricane in Florida. Ливан, Израиль, Иран. Libanon, Israel und Iran. Треугольник, все понятно. Da ist alles klar in diesem Dreieck. Все еще хуже. Alles ist noch schlimmer. Значит, Господь еще ближе к тебе. Also ist der Herr dir noch näher. Еще ближе к тебе. Noch näher zu dir. Это я говорю, Господь, значит, еще ближе надо к тебе. Herr, dann muss ich noch näher zu dir. Знаешь, мне не нужно 2 часа, чтобы знать новости. Ich brauche keine 2 Stunden, um auf dem neuesten Stand zu sein. Мне нужно знать только, что надо ближе к Господу быть. Ich muss nur wissen, dass ich näher am Herrn sein muss. И, знаешь, невеста Христа, она не будет теткой, увлеченная политикой. Und die Braut Christi wird keine Tante sein, die sich für Politik begeistert. Сегодня многие христиане дали себя политизировать. Viele Christen ließen sich heutzutage politisieren. Они влезли в эту грязь с головой и думают, что они останутся чистыми. Sie tauchen kopfüber da hinein und denken, sie bleiben rein. Перед Господом. Vor dem Herrn. Невеста не будет политикой заниматься. Die Braut wird sich nicht mit Politik beschäftigen. Она не будет грязная. Sie wird nicht dreckig sein. Она будет убеленная, написано. Sie wird gereinigt sein. Убеленная испытаниями. Sie wird gereinigt sein durch Prüfungen. Через проблемы, через трудности. Durch Probleme und Schwierigkeiten. Христиане будут убеляться через трудности. Christen werden geläutert und gereinigt durch Schwierigkeiten. Так Библия говорит. So sagt es die Bibel. И невестка Иисуса Христа, невеста, что я говорю, невестка, невеста. Und die Braut Christi, nicht die, ja, die Braut. Не понял, при чем здесь невестка? Окей. Она будет устремлена к своему жениху. Sie wird sich ihrem Bräutigam hinausrichten. Она будет кричать и говорить: «Гряди, любимый, гряди, любимый». Sie wird rufen: «Komm, mein Bräutigam». И невеста, она должна, и она выйдет на такой уровень отношений с Господом. Die Braut wird auf so eine Ebene mit in der Beziehung zum Herrn kommen. Я тебе еще раз говорю, отец позаботится об этом. Und ich sage dir nochmal, der Vater wird dafür sorgen. И поэтому каждому христианину, кто хочет быть в невесте, он должен сейчас думать об этом. Deswegen muss jeder Christ, der in dieser Braut des Christi sein möchte, sich каждый heute darum Gedanken machen. Christianin, ему потребуются запасы. Jeder Christ wird Vorräte brauchen. Запасы, как у тех 5 мудрых дев, помнишь? Vorräte wie diese 5 Jungfrauen. И ты должен быть готов к любому форс-мажору в твоей жизни. Und du musst zu jedem schrecklichen Ereignis in deinem Leben bereit sein. Всегда. Und das immer. И ты не можешь жить за счет других запасов, чужих запасов. Du kannst nicht auf Kosten anderer Vorräte leben. Знаешь, люди не любят готовиться заранее. Die Menschen mögen es sich nicht im Vorfeld vorzubereiten. Люди не хотят думать заранее за какие-то тревожные моменты, времена. Sie wollen nicht schon vorher sich über irgendwelche Schwierigkeiten Gedanken machen. Иисус сказал об этом: они будут есть, пить, как и во времена Ноя, пока не пришел потоп. Jesus sagte, sie werden essen und trinken wie zur Zeit Noahs, bis die Flut kam. И не будут думать. Und werden nicht nachdenken. Иисус знает природу людей. Jesus kennt die Natur des Menschen. Знаешь, во Флориде вот 2 урагана прошло. In Florida gab es 2 Hurricanes. Heavens. 6 Millionen Menschen wurden evakuiert. Und ich sah ein Video, wo die meisten Menschen zu Fuß gingen. Почему? Потому что пробки на дорогах. Warum? Weil es Stau gab. И потому что на одной четверти танк нет на 25% Tankstelle не было уже бензина. Und weil 25% aller Tankstellen keinen Sprit mehr hatten. А у людей запасов бензина нет дома. Und die Menschen hatten keinen Vorrat an Sprit zu Hause. Я вот думаю, как вот вы, о чем вы вообще думаете? Und ich denke mir, woran haben Sie gedacht? Потому что там каждый год ураганы проходят. Denn dort gibt's jährlich hurricanes. Почему вы не делаете запасов бензина у себя дома? Warum macht ihr keinen Benzinvorrat? Почему ваши дома стоят на сваях, а не на нормальных бетонных фундаментах? Warum sind eure Häuser so leicht wegzuwehen, anstatt auf festem Fundament? Я проверял сам лично. Ich war dort, ich habe es selbst geprüft. Мне было интересно, я спускался вниз, и я видел, что дома стоят прямо в земле на сваях. Und ich habe gesehen, als ich hinunterging, dass die Häuser auf so Stelzen stehen. Внутренние стены у них из гипсокартона просто. Die Wände im Haus bestehen aus Gipskarton. То есть ты можешь кулаком ударить, и ты уже в другой комнате. Du kannst mit der Faust durchschlagen und befindest dich im anderen Zimmer. Я думаю, почему это так? Und ich denke mir, warum ist es so? Знаешь, и многие христиане тоже не заботятся о том, что может прийти. Und viele Christen kümmern sich nicht darum, was kommen könnte. Die Bibel spricht zu uns, dass es kommen wird. Wir brauchen eine tiefe Beziehung zum Herrn. Wir brauchen die Erkenntnis und nicht das Wissen. Вот потому что знание тебя не спасет во время кризиса. Denn das Wissen wird dich in Krisenzeiten nicht retten. Нам нужно познание. Wir brauchen Erkenntnis. Когда все будет трястись, а ты спокоен внутри. Wenn alles gerüttelt wird und du Frieden hast. Это не будет так, что вот Господь он заберет нас всех в небеса за компанию. Das, es ist nicht so, dass der Herr uns einfach für die Gemeinschaft alle in den Himmel auffahren lässt. Как там, детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, да? Wie in einem russischen Märchen, jeder hält sich an jedem fest. Нет. Нам всем понадобятся личные отношения с Господом. Nein, wir werden alle eine persönliche Beziehung zum Herrn brauchen. И чтобы Он мог достучаться до нас в любой момент. Und damit Er uns zu jedem Moment erreichen kann. И дать нам сигнал с небес и сказать, слушай, вот проблема будет сейчас, проблема будет. Ein Signal vom Himmel geben kann, hey, hier passiert was. Бери там свои шмотки и беги к тете на Аляску. Pack deine Sachen und flieh zu deiner Tante nach Alaska. Например. Zum Beispiel. И чтобы ты мог достучаться до Него. Musst du auch ihn erreichen können. Когда тебе нужно, вот прям вот так вот. Wenn du es brauchst, und zwar auf мгновенно. Knopfdruck. Плötzlich. Ты сразу получил прямую линию Господа. Du hast sofort eine Linie zu Gott. Знаешь, плохо, когда у тебя беда, но нет связи. Es ist schlecht, wenn du ein Problem hast, aber keine Verbindung hast. Вот прикинь, я был однажды в одном большом здании. Ich war einst in einem großen Gebäude. И я ехал в лифте, и лифт застрял. Und ich fuhr im Aufzug und er blieb stecken. Лифт застрял. Der Aufzug blieb stecken. Но в современных лифтах, слава Богу, есть так, кнопка такая, 24/7 работает. Und in modernen Aufzügen gibt's Gott sei Dank einen Knopf, 24/7 funktioniert. Раньше не было. Früher gab es das nicht. Okay, но вот я нажимаю на эту кнопку. Und so drücke ich diesen Knopf. И активная связь есть. Und es gibt eine aktive Verbindung. И знаешь, когда нет связи, тогда беда. Wenn es keine Verbindung gibt, dann ist es schlecht. Когда есть связь, беды. Нету. Wenn die Verbindung besteht, gibt es keine Gefahr. Ну и что? Ну и что, что там я застрял в лифте? Ну, у меня есть активная связь. Okay, ich bin stecken geblieben, aber ich habe eine Verbindung. Но возникает вторая проблема. Und dann kommt das zweite Problem Когда auf. Когда я нажал на кнопку, женщина говорит мне то, что я не понимаю. Als ich den Knopf drückte, sprach die Frau, was ich nicht verstand. Я не понимал ее. Ich habe sie nicht verstanden. Дело было в испаноязычной стране. Ich war in einem fremden Land. Sie sprachen Spanisch. Надо было найти общий канал, общий язык. Und man musste eine gemeinsame Sprache finden. По-немецки она тоже не говорила. Deutsch sprach sie nicht. И прикинь, если бы я не знал английского, Stell vor, wenn ich nicht Englisch könnte, и она английского, und sie auch, то я бы торчал там довольно долго, думаю. Dann würde ich da wahrscheinlich sehr lange feststecken. А в лифте было очень жарко. Und es war sehr heiß in diesem Aufzug. Там не было никакого кондиционера. Es gab keine Klimaanlage. За полчаса ты можешь там окочуриться. Und in einer halben Stunde kann es dir dort ordentlich schlecht gehen. А так я все ей рассказал. So habe ich ihr alles erzählt. Где я нахожусь? wo ich bin, auf welchem Stockwerk ich mich befinde. 15 минут у меня уже был техник. Und nach 15 Minuten war ein Techniker da. Знаешь, как важно иметь активную связь, это первое. Es ist so wichtig, erstens eine aktive Verbindung zu haben mit dem Herrn. Но потом тебе еще нужен канал с ним. Aber dann brauchst du auch noch einen Kanal mit ihm. Чтобы ты понимал, что он тебе говорит. Damit du verstehst, was er zu dir spricht. Okay, это так важно, поэтому мы изучаем эти порталы или каналы, как Господь с нами говорит. Und es ist so wichtig, deswegen sprechen wir über diese Portale oder Kanale, wie der Herr spricht. Psalm 31, 8, стих 9. Psalm 32, die Verse 8 und 9. Бог говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Вот смотри, это желание Господа. Das ist Gottes Wunsch. Он хочет руководить нами. Er möchte uns unterweisen. Он хочет вразумлять. Er möchte uns den Weg zeigen. Наставлять тебя. Dich unterweisen. Боже, спасибо тебе. Herr, danke dir, что ты хочешь это делать. Dass du das tun möchtest. Дальше читай. Wir lesen weiter. 9 стих. Vers 9. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen. Wow. Вот это второе, что Бог говорит к нам. Das ist das Zweite, was der Herr zu uns spricht. Смотри, он говорит: не будь как тот, который ничего не смыслит. Er sagt: sei nicht wie jemand, der nichts begreift. Знаешь, когда мы не слышим Господа, мы как лошак или этот осел, несмыслимы. Wenn wir den Herrn nicht hören, sind wir wie dieses Ross oder Maultier, die keinen Verstand haben. Господу приходится использовать тогда узду. Und dann muss der Herr Zaumzeug benutzen, чтобы нас еще как-то спасти. Um uns noch irgendwie zu erretten. Использовать проблемы какие-то. Er muss Probleme nutzen. Использовать там коллегу твоего на работе. Deinen Kollegen auf der Arbeit. Используй какую-то ослицу. Irgendeine Eselin nutzen. Чтобы тебя затормозить на пути к пропасти. Um dich auf dem Weg der Verdammnis zu bremsen. Бог говорит: не будь таким. Der Herr sagt: sei nicht so. Он говорит: я хочу тебя наставлять, вразумлять сверху, а не уздой. Er sagt: ich möchte dich unterweisen und, von oben und nicht mit Zaumzeug. Уже когда человек не слышит Господа, нужна узда. Wenn der Mensch den Herrn nicht hört, braucht es Zaumzeug. А так тебе не нужна никакая узда. So brauchst du es nicht. Бог предупреждает тебя через сон, например. Denn der Herr warnt dich beispielsweise durch einen Traum. И ты понимаешь его. Und du begreifst, verstehst Бог вразумляет тебя через духовных людей. Der Herr spricht zu dir durch geistliche Menschen. И когда человек послушен, он избегает беды. Wenn ein Mensch gehorsam ist, entgeht er Gefahr. Псалом 90, он говорит о живущем под кровом Всевышнего. In Psalm 89 sagt er, der unter dem Schirm des Höchsten lebt. Тот, кто живет под кровом Всевышнего, wer unter dem Schirm des Höchsten lebt, тот слышит от Господа. Der hört vom Herrn. И там мы читаем, что он, этот человек, говорит ему. Und wir lesen weiter, dass dieser Mensch zu ihm spricht. Ты, прибежище мое, Бог мой, на которого я уповаю. Meine Zuflucht, mein Herr, auf den ich hoffe. И именно этому одному Бог говорит: за то, что он возлюбил меня, избавлю его. Und der Herr sagt: weil er mich geliebt hat, werde ich ihn befreien. Вот любовь к Господу как условие. Die Liebe zum Herrn wie eine Voraussetzung. Для избавления. Für Befreiung. Wow. Это не всем нравится, но почему бы нет? Das gefällt nicht jedem, aber warum nicht? Бог говорит: за то, что он возлюбил меня. Der Herr sagt: dafür, dass er mich geliebt hat. Избавлю его. Werde ich ihn befreien. Halleluja. Halleluja. Люби Господа. Liebe den Herrn. Будь ближе, ближе, ближе, ближе. Sei ihm näher und näher und näher. Римлянам 8 глава. Römer Kapitel 8. 6 стих. Vers 6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Смотрите, плотские помышления – суть смерть. Das Trachten des Fleisches ist Tod. Если человек имеет плотское помышление, wenn ein Mensch nach dem Fleischlichen trachtet, он вступает во вражду с Богом. tritt er in Feindschaft gegen Gott. То есть сами по себе плотские мысли. Fleischliche Gedanken an sich. Это зона войны с Богом. Ist eine Kriegszone mit Gott. Это опасная зона. Das ist eine gefährliche Zone. Уже опасно быть в войне с Господом. Скажи, Denn es Amen. Ist gefährlich, im Krieg mit Gott zu sein. Sag Amen. Задумайся об этом. Denk darüber nach. Есть жизнь по плоти. Es gibt ein Leben nach dem Fleisch. Это опасная жизнь. Das ist ein gefährliches Leben. Опасная. Gefährlich. И она есть. Und es gibt es у многих христиан. Bei vielen Christen. Они в своих мыслях во вражде с Богом. Sie sind in ihren Gedanken in Feindschaft mit Gott. Есть жизнь по духу. Es gibt ein Leben nach dem Geiste. Она радостная. Und es ist, bringt Freude. И она смелая. Und es ist mutig. Это в мире с Богом, когда ты живешь. So lebst du in Frieden mit Gott. Есть царство плоти. Es gibt ein Reich des Fleisches. И это опасная зона. Das ist eine gefährliche Zone. Почему? Warum? Потому что решения, которые ты принимаешь во плоти, Denn Entscheidungen, die du im Fleische triffst, они рано или поздно ведут в погибель. Führen früher oder später zum Tod. Плотские помышления, суть, смерть. Вот так четко говорит апостол. Apostel Paulus sagt ganz klar, dass Fleischliches zum Tod führt. Давай посмотрим пример практически. Lass uns ein praktisches Beispiel anschauen. Бытие, 13 глава. In 1. Mose 13. Да, с 7 по 8 стих. Ab Vers 7. Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherisiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten sein, denn wir sind Brüder. Brüder? Okay. Мы знаем, что Авраам и Лот были дяди и племянник. Wir wissen, dass Abraham der Onkel von Lot war. Они были родственники. Sie waren verwandt. И Авраам дальше говорит, не вся ли земля перед тобою? Und Abraham sagt weiter, steht nicht das ganze Land vor dir? Отделись же от меня. Trenne dich ab von Если mir. Ты налево, я направо. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Если ты направо, я налево. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Смотрите, друзья, Авраам был очень благородный. Abraham war sehr großzügig. Он дает право выбора своему племяннику. Er gibt seinem Neffen die Wahl. Хотя Лот должен был бы дать право выбора Аврааму. Obwohl Lot hätte Abraham die Wahl lassen müssen. Как старшему. Als der, dem Älteren. Как также к тому, кто ближе к Господу. Als auch demjenigen, der näher am Herrn ist. Но Лот жил по плоти. Aber Lot lebte nach dem Fleisch. Он жил в царстве плоти. Er lebte im Reich des Fleisches. У Лота были плотские помышления. Lot hatte fleischliche Gedanken. Смотри, можно иметь праведную душу. Man kann eine gerechte Seele haben. Апостол Петр говорит, что Лот был праведником. Denn Apostel Petrus sagt, er war ein Gerechter. Лот был праведником в душе своей. Лот war in seiner Seele ein Gerechter. Но его помышления, вся его натура, она была плотская. Aber seine Gedanken, seine Natur waren fleischlich. 13 глава, 10 стих дальше. Ab Vers 10 weiter. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, Вся до сих гора оражалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Смотрите, Лот возвел очи свои. Lot erhob seine Augen. Уже какие очи? Welche Augen? При чем здесь твои глаза? Was hat es hier mit den Augen zu tun? У тебя серьезнейший выбор. Du hast eine ernste Entscheidung Где zu treffen. Где я буду жить? Wo du leben wirst. С кем я буду работать? Mit wem du arbeiten wirst. С кем будет дружить моя жена? Mit wem meine Frau befreundet Кто sein будет wird? Друзья у моих детей? Wer zum Freund meiner Kinder wird? В конце концов, на ком женятся и выйдут замуж, вернее, замуж выйдут его дочери? Letztendlich, wen die Kinder heiraten werden. Потому что у Лота были две дочери. Denn Lot hatte zwei Töchter. Понимаете, что от этого зависело все будущее его дочерей? Davon hing die Zukunft seiner Töchter ab. Лот, спроси волю Божию. Лот, frage nach dem Willen des Herrn. Не будь глупцом. Sei nicht dumm. Если у тебя нет канала с Господом, спроси Авраама. Wenn du keinen Kanal zum Herrn hast, frage Abraham. Проверь, что он думает на этот счет. Prüfe, was er dazu denkt. Знаете, есть немало христиан, которые полагаются в серьезнейших вещах на свои чувства. Es gibt Christen, die in den wichtigsten Entscheidungsfragen sich auf ihre Gefühle verlassen. И они выдают потом эти чувства за откровение от Господа. Und sie geben diese Gefühle als Offenbarung vom Herrn aus. Знаете, душевное за духовное выдают. Seelisches für Geistliches. И им нравится что-то, и они говорят: Господь сказал мне. Und ihnen gefällt etwas und sie sagen: Der Herr sprach zu mir. Знаешь, пока речь идет не о серьезных вещах, не страшно. Nicht um ernste Dinge geht, ist es nicht schlimm. Но когда речь идет о серьезных вещах, aber wenn es um wirklich ernste Dinge geht, никогда не полагайся на свои собственные откровения. Verlasse dich nie auf deine eigenen Offenbarungen. Спроси Авраама рядом с тобой. Frage Abraham neben dir. Спроси еще кого-то. Frage noch jemanden. Если речь идет о серьезном выборе, никогда не полагайтесь на свои собственные откровения. Wenn es um ernste Fragen geht, verlasst euch nicht auf die persönlichen Offenbarungen. Можно попасть в беду. Man kann Gefahr laufen. Еще одна грубейшая ошибка Лота. Noch ein grober Fehler von Lot. Он не проявил почтения к своему дяде. Er ehrte seinen Onkel nicht. А это было правило морали вообще. Das war eigentlich eine moralische Frage. Wir haben am Freitag über die, das Gebot, die Eltern zu ehren, gesprochen. Wenn es keine Ehre gibt, ist es immer ein großes Problem. Immer. Запомни, всегда. Denke daran, immer. Ангелы очень внимательно следят за вопросом почтения и непочтения. Die Engel achten sehr auf diese Frage der Ehre. Как человек относится к своим родителям? Wie ein Mensch mit seinen Eltern umgeht. Как к своим старшим братьям и сестрам? Wie zu seinen älteren Geschwistern. И Лот не проявил почтения к Аврааму. Лот ehrte Abraham nicht. Он просто сказал: "Давай, я выбираю." Er sagte einfach nur okay. И глаза Лота, они видели этот, этот район как сад Господень. Und Lots Augen sahen diese Aue wie ein Garten des Herrn. То есть он смотрел и говорил: это рай. Er schaute sich um und sagte: das ist das Paradies. Чувства Лота говорили: это отличное место. Die Gefühle Lots sagten: das ist ein großartiger Ort. Глаза говорили: это отличное место. Die Augen sagten: ein großartiger Ort. Мозги Лота уже считали, сколько он тут может овец завести. Der Verstand zählte bereits, wie viele Schafe er hier anschaffen könnte. Es war eine großartige Erde, auch für Vieh. То есть он говорил: это отличное место для бизнеса. Er sagte, es ist ein großartiger Ort fürs Business. И 11 стих говорит, und in Vers 11 lesen wir: и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Библия подчеркивает, давай мы, да, избрал, скажи, избрал. Die Bibel unterstreicht hier erwählt. Библия подчеркивает, он избрал. Die Bibel unterstreicht, er erwählte. И что посеешь, человек, то и пожнешь. Und was du siehst, wirst du ernten. Даже если ты племянник Авраама. Auch wenn du ein Neffe Abrahams bist. Знаете, потом он много страдал. Er hat später viel gelitten. Тот же апостол Петр говорит, что душа Лота много страдала. Апостол Петрус sagt, seine Seele hat viel gelitten. 12 стих. Vers 12. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Смотрите, как здесь подчеркивается. Hier wird es unterstrichen. Его шатры были до Содома. Seine Zelte waren bis nach Sodom hin. Лот сам полез в опасную зону. Lot selbst kroch in diese Gefahrenzone. Он сам залез на эту границу с бедой. Er kroch selbst an diese Gefahrengrenze. И сперва все шло окей. Alles war erstmal okay. Бизнес шел хорошо. Das Business lief. Но вы знаете, один неверный выбор. Aber eine falsche Entscheidung. Рождает bringt следующий неверный выбор. Eine weitere falsche Entscheidung hervor. Когда человек берет неправильное направление, wenn der Mensch die falsche Richtung einschlägt, сперва это все еще окей, все еще выглядит хорошо. Sieht es erstmal alles okay und gut aus. Но оно идет дальше. Aber es geht ja noch weiter. И сперва Лот выбрал жить рядом с Содомом. Und als erstes wählte Lot, neben Sodom zu leben. А потом мы читаем, что он уже в Содоме находится. Und später lesen wir, dass er sich in Sodom befindet. Он уже живет в Содоме. Er lebt bereits in Sodom. Чем опасно царство плоти, друзья? Weshalb ist das Reich des Fleisches gefährlich? Что оно засасывает? Es saugt ein. Незаметно. Und das unbemerkt. И вдруг ты уже живешь в Содоме. Und plötzlich lebst du in Sodom. И ты уже одеваешься, как в Содоме. Du kleidest dich wie in Sodom. И ты уже говоришь, как в Содоме. Du sprichst, wie man dort spricht. И ты будешь судим так же, как весь Содом. Und du wirst genauso gerichtet wie Sodom. 13 стих. Vers 13. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Знаете, все грешны, да? Все. Alle sündigen. Здесь подчеркивается, они были весьма грешны. Aber hier steht, sie sündigten schlimm. Знаешь, чем опасна жизнь по плоти? Wo liegt die Gefahr im Leben nach dem Fleisch? Потому что человек видит по плоти. Der Mensch sieht auch dem Fleisch entsprechend. Когда ты делаешь выбор, на чем ты основываешь свой выбор? Wenn du die Wahl triffst, worauf dein worauf basiert die Entscheidung? Духовному человеку ему ясно, что ни его глаза, ни его чувства, ни его мозги. Ein geistlicher Mensch begreift, dass es nicht nach seinem Verstand, seinen Augen, seinen Gefühlen geht. Не полагайся на разум свой, говорит нам Соломон. Salomo sagt: Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Нельзя верить своим глазам в таких серьезных вещах. Man darf in solchen ernsten Dingen seinen Augen nicht trauen. Как, например, где жить? Wie zum Beispiel, wo man leben soll. Жениться, wen man heiraten soll. Замуж, и тому подобное. Und so weiter. Хотя ты видишь сад Господень, obwohl du den Garten des Herrn siehst, в кавычках, in Anführungsstrichen, это Содом, ist es Sodom. Там внутри гниль, drin ist Gift. И совсем недолго времени до суда. Und es dauert nicht lange bis zum Gericht. Поэтому царство плоти — это опасное царство. Deswegen ist das Reich nach dem Fleisch ein gefährliches Reich. Человек не слышит голос Господа. Der Mensch hört die Stimme des Herrn nicht. Но его голос плоти очень громкий. Aber die Stimme des Fleisches hört er sehr laut. И потом начинаются проблемы. Und dann beginnen die Probleme. Дети Лота, они начинают дружить с детьми в Содоме. Die Kinder Lots befreunden sich mit den Kindern aus Sodom. Знаешь, когда я выбираю выбор, я не только думаю про себя, я еще должен думать про своих внуков. Wenn ich eine Entscheidung treffe, treffe ich sie nicht nur für mich, sondern auch für meine Enkel. Потому что есть последствия всегда. Denn es gibt immer Folgen. И когда мы думаем про себя, нам всегда надо помнить еще про детей. Und wenn wir an uns denken, müssen wir auch immer an unsere Kinder denken. Наши дети не должны дружить с детьми в Содоме. Unsere Kinder sollen nicht befreundet sein mit Kindern aus Sodom. Потому что они начнут дружить, они начнут жениться на людях из Содома. Denn es startet mit Freundschaft und dann werden sie Menschen aus Sodom heiraten. Кто друзья твоих детей? Wer sind die Freunde deiner Kinder? Ты знаешь об этом? Weißt du, kennst du sie? Знаешь, духовный человек, он знает друзей своих детей. Ein geistlicher Mensch kennt die Freunde seiner Kinder. Чем опасна жизнь в царстве плоти? Worin liegt die Gefahr im Leben nach dem Fleisch? Человек не видит опасности для своих детей. Der Mensch erkennt die Gefahr für seine Kinder nicht. И у Лота все потом летит в тартарары. Und bei Lot geht dann alles in die Luft. Его жена, она тоже развращается. Seine Frau wird ja, bösartig. Мы читаем об этом, когда мы внимательно читаем историю Лот. Wir lesen das, wenn wir aufmerksam die Geschichte Lots lesen. Она прилипляется к Содому. Sie hängt ihr Herz an Sodom. И его дети развратились. Seine Kinder werden dementsprechend. И Лот становится ужасно одинокий в своем собственном доме. Und Lot wird furchtbar einsam in seinem eigenen Haus. Но он не уходит из Содома. Aber er geht nicht weg von dort. Интересно, он бы погиб в Содоме, если бы не молитва Авраама. Und es ist interessant, dass er in Sodom gestorben wäre, wenn es nicht das Gebet Abrahams gegeben hätte. Если бы Авраам не ходатайствовал, ангелы не пришли бы к Лоту. Wenn Abraham nicht Fürbitte getan hätte, wären keine Engel zu Lot gekommen. И только ангелы вытащили его жену, его двух дочерей. Nur die Engel holten Lot und seine Familie heraus. Причем жена все равно осталась, повернулась и осталась. Und übrigens blieb die Frau zurück, sie drehte sich um und blieb zurück. Кстати, я думаю, что хорошо, что в то время у Авраама не было детей. Und ich denke mir, zu der Zeit war es gut, dass Abraham keine Kinder hatte. Мы вот думаем, почему Бог заставил Авраама так долго ждать? Wir fragen uns, warum ließ Gott Abraham so lange warten? Почему? Знаешь, ответ духовный, да? Und die geistliche Antwort? Покачено. Deshalb. Есть всегда миллион причин. Es gibt Millionen von Gründen, почему Бог делает так, как Он делает. Weshalb Gott etwas tut, wie er es tut. И вот одна из причин, возможных причин, und eine der möglichen Gründe, что если бы у Авраама тогда появился Исаак, ist, wenn Abraham damals Isaak gehabt hätte, то он бы тоже подружился бы с жителями Содома. Hätte er sich auch mit den Bewohnern von Sodom angefreundet. Что он бы спросил своего папу, а что детям Лота можно, а мне нельзя? Denn der Sohn hätte seinen Vater gefragt, warum dürfen die Kinder Lots das und ich nicht? Он мог бы соблазниться из-за Лота. Er hätte stolpern können wegen Lot. А Содом был очень привлекательным местом. Sodom war sehr attraktiv. Прикинь, там канализация есть. Dort gab es eine Kanalisation. А ты в шатре живешь. Und du lebst in einem Zelt. Каждый раз, когда тебе надо сделать дело, ты должен куда-то идти. Jedes Mal, wenn du dein Geschäft verrichten musst, musst du irgendwo hingehen. А там вода течет дома. Und dort fließt Wasser zu Hause. Содом. Sodom. Театры. Theater. Дискотеки. Дискос. Музыка. Musik. А ты в шатре живешь. Und du lebst in einem Zelt. Понимаешь? Можно соблазниться. Man könnte daran Anstoß nehmen. И вот люди выбирают по взгляду очей своих. Und die Menschen wählen aufgrund ihres Blickes. И пока мы находимся в царстве плоти, друзья, мы в зоне смерти. Solange wir uns im Reich des Fleisches befinden, befinden wir uns in der Todeszone. Это царство постоянной опасности. Dieses Reich birgt immer Gefahr in sich. Это царство войны с Господом. Es ist ein Reich, in dem Krieg zu Gott herrscht. И это зона судов Божьих. Es ist eine Zone von Gottes Gericht. Конечно, я не говорю сейчас о физических каких-то местах, о физических границах, где нам нельзя жить. Natürlich spreche ich jetzt nicht über physische Grenzen, wo wir nicht leben dürfen. Мы должны различать царство плоти, царство духа. Wir müssen das Reich des Fleisches vom Reich des Geistes trennen können. И оно происходит ровно здесь. Und das geschieht genau hier. Ровно здесь. Genau hier. В твоем сердце. In deinem Herzen. Царство плоти и царство духа. Das Reich des Fleisches und des Geistes. Нам нужно выходить из царства плоти. Wir müssen hinausgehen aus dem Reich des Fleisches. Плоти, Denn im Reich des Fleisches wirst du von Zeit zu Zeit Hilfe erhalten. Да. Ja. Потому что есть Авраам еще. Weil es noch einen Abraham gibt. Кто-то молится еще за тебя. Jemand betet noch für dich. Мама, папа, лидер. Mama, Papa, dein Leiter. Но это не та жизнь. Aber es ist nicht das Leben. Это будет всегда жизнь в страхе. Es wird immer ein Leben in Angst sein. Как у лошака. Несмысленного лошака. Wie bei jemandem, der sinnlos zügelt, Господь все время должен будет направлять уздой. Wo der Herr immer lenken muss mit dem Zaumzeug. Okay. Выходи из зоны смерти. Geh hinaus aus der Todeszone. Заходи в дух. Geh in den Geist hinein. Сегодня, прямо сейчас. Genau heute, genau jetzt. Давай будем учиться этому. Wir wollen das lernen. Что я говорю еще раз, зона темных времен, она приближается к нам. Denn ich sage nochmal, dass die Zeit von dunklen Zeiten auf uns zurollt. Мы идем на нее. Wir gehen auf sie zu.